1967 bekam Glenn Campbell dafür einen Grammy für Best Vocal Performance, und zwar für seine Interpretation des Jimmy Webb Songs By the Time I Get to Phoenix. 67 bis 69, das war wirklich die große Zeit des Songschreibers Jimmy Webb. Er entwickelte einen ganz eigenen Stil, scheute weder große Gefühle, Pathos, noch neue, ungewöhnliche musikalische Strukturen oder Harmoniefolgen. Am sinnfälligsten vielleicht in den beiden Richard Harris-Alben. Die wandeln beide ständig am Abgrund, was Kitsch und wahre Gefühle angeht. Insgesamt sind das ganz merkwürdige Platten zwischen alten Schnulzenschlager und Aufbruch zu neuen Ufern. Ein letztes Mal etwas von Richard Harris, wieder ganz typisch mit Orchestervorspiel. That's the way it was.